WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic und mit der Frage, was Ihnen persönlich zum Namen Adorno einfällt. Ich hoffe viel, aber ich muss es leider auch so deutlich sagen, bei vielen von uns löst der Name 50 Jahre nach dem Tod Adornos nur noch ein Stirnrunzeln aus. Und deshalb wollen die Adorniten vom Stern der Erlösung uns Erdbewohner endlich von unserem chronischen Stumpfsinn befreien. Ob Ihnen das gelingt, das hören Sie gleich in einer Science-Fiction-Geschichte rund um den großen Denker. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei Amor Bach, ein Adornit aus Hollywood von Theo Roos. Das war Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Kennen Sie Adorno? Wiedersehen. Wiedersehen. Adorno haben wir da. Oder? Adorno, ne? Bitte was? Adorno. Was ist das denn? Uli, nebenan in der Post, Adorno. Ja, ich habe heute was gehört, aber was? Ich kann noch nichts dazu sagen, weil es mir nur jemand zugerufen hat. Mehr weiß ich noch nicht. Guten Tag. Guten Tag. Kennen Sie Adorno? Theodor Wiesenthal. Alex Halt. Amor Bach. Seine Sensibilität war, ich glaube, der Grund gewesen, dass es ihn immer wieder nach Amorbach gezogen hat, in die Post, weil er doch da sehr viele Erinnerungen hatte. Er kam mit Wagner zusammen, Siegfried Wagner war auch bei uns hier gewesen. Wer ist das? Wir wurden also die Kulissen für Bayreuth. Ulrich Spörrer, der Besitzer des Hotel Post Max in Amorbach. Adorno, in Frankfurt geboren, hat mit seinen Eltern über lange Jahre im Hotel Post die Ferien verbracht. Schon als Kind. So, hier haben wir die Gitarre, die Adorno in seinem Buch Ohne Leitbild beschrieb. Und zwar hing diese Gitarre über dem Piano und dem Mozart-Medaillon. Und als er darüber strich, faszinierte ihn diese Dissonanz und dachte sich, so müsste man komponieren können. Und als Adorno später den Vers von Drackel las, traurige Gitarren rinnen, dachte er bei sich, hörte ich keine andere als die Beschädigte von Amorbach. Amorbach ist zum einen realer Ort seiner prägenden, wenn vielleicht sogar prägendsten kindlichen Erfahrungen und zum anderen auch ein gutes Stück Wunschbild. Er ist da mit seinen Eltern hingefahren, wobei ich einschränken muss, nur selten mit wirklich seinen leiblichen Eltern, das heißt mit Vater und Mutter, sondern wenn er hinfuhr, fuhr mit seinen beiden Müttern hin, die eine nannte er Mom und die andere Dad, die auch wirklich ab und zu Vatersstelle vertrat, also seine Tante Agathe. Die beiden waren ihm überaus zugetan, haben ihn verhätschelt, nach Strich und Faden, muss man schon wirklich sagen. Und von Frankfurt aus ist Amorbach 80 Kilometer entfernt, die fuhren also mit dem Zug dahin, haben die Osterfeiertage, Pfingsten, die Sommerferien und die Herbstferien fast jedes Jahr dort verbracht. Nach allem, was ich bisher so herausbekommen habe, ist Amorbach für ihn das, was Ilje für Proust war. Wer ist denn das jetzt? Das heißt, das der Text, ist den er auch Reinhard Pabst. Hat, von ihm ist gerade ein Buch erschienen, Theodor W. Adorno, Kindheit in Amorbach. Erinnerungen akustischer Art, das heißt an sowohl die verstimmte Gitarre im Hotel Post, in dem sie immer logierten. Ich glaube, dass Adornos Philosophie, der Gestus seines Denkens, sehr viel zu tun hat mit seinem Nahverhältnis zur Musik, mit seinem hochlibidinösen Verhältnis zur Musik. Das hat natürlich mit der Mutter zu tun, die Sängerin gewesen ist. Das hat damit zu tun, dass Adorno selber pianistisch ausgebildet ist, dass er Unterricht hatte, Kompositionsunterricht in Wien bei Alban Berg und Arnold Schönberg. Ich denke, dass die lebenslange Beschäftigung Adornos mit Musik, und wenn man sich mal seine Schriften anschaut, dann hat er, glaube ich, mehr über Musik als über philosophische Themen im engeren Sinn gearbeitet. Wenn man sich also sein Leben lang mit Musik auseinandergesetzt hat, denke ich, bleibt man immer in Kontakt mit einer Schicht, die in der Musik am besten mit dem Begriff des Espressivo bezeichnet werden kann. Eine Schicht des sensorischen, mimetischen, des animistischen vielleicht sogar. Wer ist das? Eine Schicht, das ist Gisela von Wysocki. Sie hat bei Adorno studiert und kannte ihn persönlich. Arbeit am Ich, die dem zivilisatorischen Prozess insgesamt geopfert werden musste. Ich tausch nicht mehr, nehm zurück. Ah, das sind doch Wir sind Helden. Ich tausch nicht mehr, nehm zurück. Ich tausch nicht mehr, nehm zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Interessanterweise stellt er den Begriff der Mimesis ins Zentrum, um dann an irgendeiner völlig unauffälligen Stelle auf Seite 243 oder sonst wo plötzlich zu sagen, für das Mimetische muss in der ganzen Arbeit ein anderes Wort gefunden werden. Das erinnert ein bisschen an die Formulierung von Ludwig Wittgenstein, die Leiter nehmen, sie besteigen und wenn man sie nicht mehr braucht, dann viel Spaß. Wer kommt denn jetzt? Ich habe gestern gerade einen sehr, sehr schönen Gedanken von Horkheimer gelesen. Detlef Clausen. Der ja nun mit Adorno aufs Engste befreundet war, von dem Adorno auch viel gelernt hat. Und der schreibt an einer Stelle, wichtig ist, dass man nicht nur mit dem Kopf denkt. Mit Händen, Füßen. Nicht? Eigentlich im Grunde genommen, alles muss in diesen Denkprozess einbezogen werden. Und dann ist Denken auch nicht mehr einfach so eine abgespaltene, abstrakte Sache. Nicht? Sondern tatsächlich, nicht? Das versucht Adorno auch immer wieder zu erreichen, Konkretion. Nicht? Aber die Konkretion muss durch die Eiswüste der Abstraktion hindurchgehen. Das von Benjamin, die Eiswüste der Abstraktion. Und den Weg kann man aber niemand ersparen. Seltsamerweise tauchte diese Affinität, die er im Denken hatte, zum Mimetischen. Ist das wieder die von vorhin? Performancehaften, tauchte in seiner eigenen Körpersprache überhaupt nicht auf. Wenn er auf dem Podium stand, sah man vor sich einen aufrecht stehenden abendländischen Körper, möchte ich mal sagen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, ganz streng in der Selbstkontrolle. Fast als wäre hier die Idee wieder zum Tragen gekommen, dass sich Sinnlichkeit und Somatisches nur im Gedanken ausdrücken darf. Also fast eine Art von Bilderverbot, eine Verweigerung beinahe, möchte ich sagen, Verweigerung allen gestischen Spiels und Verweigerung alles Gestischen. Wenn Sie von warum von kommt denn der jetzt? Adorno sprechen, wie er geredet hat. Lorenz Jäger. Das ist ja auf der einen Seite tatsächlich. Der hat auch gerade ein neues Buch über Adorno geschrieben. Druckreif spricht, als hätte er sozusagen in diesem Moment Zugang zu einer Sphäre von Wahrheit, die er sozusagen nur anzuzapfen braucht und die ist präsent. Adorno, eine politische Biografie. Man kann es auch etwas kritischer sehen. Man könnte ja sagen, das liegt daran, dass die Gehalte, um die es Adorno ging, von ihm bereits in einer so massiven Weise vorrationalisiert waren, dass das dann eben auch möglich war. Wenn Sie sagen, bei Adorno hat es diese sozusagen gedruckte Qualität, dann ist das, wie gesagt, auf der einen Seite etwas, was man bewundern kann, auf der anderen Seite spricht es meiner Ansicht nach für Verarmung der Theorie über diese Rationalisierung. Insofern hat es eine Seite, die ich etwas skeptisch betrachte. Mit dieser Ausblendung des eigenen Körpers hat vielleicht auch sein geistiges Askese-Ideal zu tun, dass er aus dieser Widersprüchlichkeit zwischen dem Mimetischen und dem rein Intelligiblen vielleicht deshalb nicht herausgefunden hat, weil er sie bei sich selber, ohne ihm jetzt wieder als Person zu nahe treten zu wollen, bei sich selber nicht gelöst hatte. Er hatte allerdings hin und wieder doch einen ganz scharfen Blick dafür, für seine eigenen Defizite. In der Schrift zur Theorie der musikalischen Interpretation heißt es zum Beispiel an einer Stelle, wo er davon spricht, dass Musik aufgeführt werden muss, musiziert werden muss, instrumental werden muss, sagt er, als Pianist muss man körperhaft im Klavier spielen. Genau das, was mir abgeht. Ist das Adorno? Nee, das ist Elisa, die die Tasten am Klavier ausprobiert. Aber das ist von Adorno. Das Kind, das zu komponieren meint, wenn es auf dem Klavier herumtappt, traut jedem Akkord, jeder Dissonanz, jeder überraschenden Wendung. Es hört sie mit der Frische des zum ersten Mal, als hätte es diesen Schall nie zuvor gegeben, als wären sie an sich geladen mit allem, was es dabei sich vorstellt. Ist das Adorno? Die Kindheit war ihm wichtig. Als er aus Amerika zurückkam, hat er geschrieben, ich wollte einfach dorthin zurück, wo ich meine Kindheit hatte. Am Ende aus dem Gefühl, dass was man im Leben realisiert, wenig anderes ist als der Versuch, die Kindheit verwandelnd einzuholen. Das heißt, er hat selbst an dieser Stelle über eine Art von Erstarrung, könnte man ja jetzt ganz dramatisch mal sagen, über eine Art von Erstarrung bei sich selber gesprochen, die ihm eben nicht erlaubte, der Pianist zu sein, den er geistig beschreiben, über den er da eine riesige Textpassage verfasst. Dieses Ideal also war ihm nur auf der Ebene eines geistigen Prozesses erreichbar, aber nicht in seiner eigenen Praxis. Er bewegte in seiner eigenen Sprachwelt das Bild eines Künstlers, eines Pianisten, hat dem ganz genaue Eigenschaften und Qualitäten zugesprochen, war selber auch ein Pianist, also am Technischen hat es nicht gelegen und hat es aber mit seiner Person nicht decken können, nicht sättigen können. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Adorno. Wann kommen denn jetzt Wir sind Helden? Ja, theoretisch würde er immer sagen, das Spielerische soll drin stecken. Kunst von Spiel trennt er nicht. Kunst von Ernst trennt er aber auch nicht. Kunst von Material Ernst vor allen Dingen gleich trennt er nicht. Jetzt kommt erstmal der Klaus Thevelein. Dem Material sozusagen auf der Spur sein oder im Material drin sein. Wenn man das Material nimmt, der Wiener Schule, ne? Schönberg, Webern, Berg, die so immer eher in einem Atemzug genannt werden, die aber für mein Hören zum Beispiel sehr verschieden sind. Aber angenommen, man ist in diesem Material, man muss in diesem Material sein, das war für Adorno eine Voraussetzung, dann hat er versucht, in diesem Material selber zu komponieren und musste feststellen, über das, was Berg oder andere schon erfunden haben, kommt er nicht raus, kommt damit nicht weiter, dann bleibt in diesem Material sich theoretisch zu bewegen. Im Theoretischen, im Sprachlichen merkt er, kann er mehr als alle anderen auf dieser Ebene. Aus dem, also wenn man zugespitzt sagen will, Scheitern des eigenen Komponierens auf dieser Höhe, selber als Künstler in diese Bereiche des überschreitenden Genies à la Schönberg zu kommen, muss das im Sprachlichen erledigt werden. Und ich fürchte, also an der Stelle wird man das so sagen können, dass die Sprache nicht das geeignete Material dafür ist. das herzustellen. Wenn man das in der Sprache versucht, in diesen Grammatiken, die wir haben, in den Subjekt-, Objekt-, Prädikat-, Abhängigkeiten, das ist eine Sprache, die zum Beispiel dem, was Schönberg in der Musik probiert, mit der Zwölftongeschichte, daraus müsste sprachlich viel mehr folgen. Diese Grenzöffnung des Überschreitens im Sprachlichen, was Autoren wie William Burroughs meinetwegen mit dem Cut-Up versuchen, Adorno, was andere Adorno, versuchen, Adorno, indem sie die Buchstaben Adorno, isolieren, Adorno, den Sinn aus der Sprache Adorno, zu nehmen. Grenze werden dort im Irat für Schreiben, Baphismus hingeguckt, Kleinigkeit, Weisung des Denken, die sind Kulturindustrie. Wenn man marschiert, bei ihm bleibt es sprachlich immer in sinngefügten Sätzen. Beim Jazz ist es besonders deutlich, dass in seine Sprache überhaupt nicht bringen kann, weil alles in er kommt immer an den Punkt, er merkt das, er moniert das auch. Er sagt, aha, im Jazz soll also etwas sein, was an die Oralität der Schwarzen anknüpft. Neger, wie das bei ihm noch heißt, in der damals üblichen Schreibweise. Und das parodiert aber eher und sagt, das Gequassel dieser whisky-besoffenen Heinis auf diesen Zügen und da im Süden auf ihren Feldern, das soll den Weg eröffnen in etwa eine neue Individualität, Stufe des entwickelten europäischen Subjekts, da kann ich nur lachen. Das war ihm vollkommen unbegreiflich und auch in seiner Sprache überhaupt nicht formulierbar. Ja, das habe ich auch gehört, dass er ganz böse gegen Judith Holofernes. Aber er hatte natürlich die Sängerin. Da, also ah, das ist sie. Er hatte ja schon recht, wenn er sozusagen das Gefühl hatte, dass es sehr schwierig ist, sich in Popmusik, also in populärer Musik, da eben abzugrenzen. Damit hatte er ja schon recht, weil es ist natürlich so, dass Popmusik per Definition viele Leute erreicht, viele Leute unterhält. Und dass tatsächlich die Unterhaltungsindustrie einen extrem hohen Anteil natürlich hat an der Verbreitung der Doktrinen, die unser Leben so bestimmen. Und natürlich hat er damit recht gehabt, da ganz, ganz skeptisch zu sein. Und ich denke, wenn man dann nicht da noch unterfüttert ist von einer Liebe zu Popmusik, dann kann ich das sehr gut verstehen, dass man da in Ablehnung kippt. Nur bei mir hätte das niemals passieren können, weil ich mit 12 angefangen habe, die Platten meiner Mutter hoch und runter zu hören und alle Texte rauszuschreiben und Gitarre spielen zu lernen. Und Gott sei Dank irgendwie sozusagen meine Begeisterung mir von Anfang an gezeigt hat, dass ein Genre, in dem so viel Liebe und Leidenschaft und Begeisterung steckt, nicht generell der Feind sein kann. Ich denke, es gibt ein paar unterschätzte Elemente an Adorno und das ist mir sehr wichtig und das habe ich erst sehr spät erkannt. Eigentlich im Grunde genommen beim Schreiben dieses Buches habe ich das jetzt überhaupt erst gemerkt. Wie heißt das Buch? Obwohl ich bei Adorno im Seminar gesessen habe, obwohl ich eine Vorlesung gehört habe. Und, Theodor W. Adorno, so, ein letztes doch, Genie. Über die Maßen ganz gut kannte, auch persönlich. Mir war nie deutlich, wie wichtig dieser Amerika-Aufenthalt gewesen ist in der Immigration. Und das war nicht irgendwie so ein paar Jahre und die perlen dann irgendwie ab und dann kommt der alte Adam in diesem Falle, nicht der alte Wiesengrund, käme wieder hervor. Das ist gar nicht der Fall, sondern dieses Amerika hat ihn verändert. Und diese Veränderung hat ihn überhaupt erst zu dem Adorno gemacht. Er ist eigentlich der Adorno erst in Amerika geworden. Als er nach Amerika gekommen ist, verstehen auch die wenigsten diese Geschichte, hat er angefangen bei Lazarsfeld im Radio Research Projekt in Princeton. Und der Lazarsfeld gilt heute als der große Doyen der empirischen Sozialforschung. Inbegriff der amerikanischen Sozialforschung. Und da sieht man, was Mythenbildung ist. Lazarsfeld ist ja überhaupt gar kein Amerikaner. Nicht? Lazarsfeld kommt aus Wien und kommt aus dem Austromarxismus. Als Adorno 1938 nach Princeton kam, war er der Leiter dieses Radio Research Projekts. Auch warum Radio Research? Es war Roosevelt-Zeit. Roosevelt war eigentlich im Grunde genommen der erste Präsident, der seine Election Campaign auf dem Rundfunk aufgebaut hatte. Also den war der Administration war klar geworden, dass der Rundfunk viel wichtiger ist als die Printmedien. In den USA war ja von Beginn an die Sache anders. Die Rundfunk-Broadcast-Stations waren privat, im Privatbesitz. Und es war einer der ganz wesentlichen Motive, eine staatliche Kontrolle einzuführen, wer vergibt die Lizenzen und nach welchen Kriterien. Damit nämlich nicht wenige, und der Name Randolph Hearst sagt einiges, nicht? Das war, die Pressezaren waren auch damals wie heute, waren keine linksradikalen Vögel, nicht? Sondern waren erzkonservative Burschen, nicht? Diejenigen, die am meisten über Rundfunkmacht verfügten. Und das war Roosevelts Idee, nicht? Dass man irgendwie aufpasst und deswegen muss man die Wirkung des Rundfunks untersuchen. Eine der großen Wirkungen des Rundfunks ist Musik. Also brauchen wir ein musikalisches Programm und dafür brauchen wir einen Direktor. Und das war Adorno. Adorno hat etwas sehr Kluges, was er als Kritik anführte gegen Lazars Feld, nämlich diese ganz einfachen Likes and Dislike Studies, ne, dass man immer sagt, gefällt mir nicht, dass das ein völlig oberflächliches Kriterium ist und dass man damit gar nicht untersuchen kann, die Wirkung von Musik im Radio. Also Adorno, das wurde total abgebügelt als theoretisch, unpraktisch und sonst etwas, saß auch da wieder vollkommen richtig mit seiner Kritik, war aber nach den damaligen gängigen Standards, war das etwas ganz außerordentlich Außenstehendes, was dem Betrieb widersprach. Und das auch zeigt im Grunde genommen eigentlich den Adorno, was die Stärke von Adorno ausmacht. Nämlich, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, wie ist denn das eigentlich Geschmack? Geschmack ist doch nichts Festes. Nicht? Geschmack ist doch nicht eine statische Kategorie, nicht? Sondern Geschmack ist eine ganz komplexe, zusammengesetzte Kategorie, die aus Material und Subjektivität, also aus Objektivität und Subjektivität zusammengesetzt wird. Und dieses ist geschichtlich veränderbar. Das heißt auch, unterliegt gesellschaftlichen Veränderungen. Plötzlich ist es aus gefällt mir oder gefällt mir nicht, ist plötzlich eine ganz komplizierte Sache geworden. Zumindest wenn ich es empirisch untersuchen will. Aber was kann der Autor dafür, wenn er die Wirklichkeit, der Bote der schlechten Nachricht ist, dass die Wirklichkeit viel komplexer ist, als die vereinfachten Methoden der empirischen Sozialforschung daraus machen. Bist du bereit für eine kleine Utopie? Komm, sag es allen, wir sind frei. Es gibt kein Müssen und im Grunde genommen ein großer Teil, was wir jetzt erleben, also unter dem Stichwort Kommunikationswissenschaft und sonst etwas, das ist wirklich Schrott von gestern. Schrott von gestern, das sich aber sozusagen als modern aufspielt. Das sind total primitive Mittel. Letztlich kommt es nur darauf raus, sozusagen, wie hoch ist die Einschaltquote, also die simpelste Quantifizierungsmechanismus. Und selbst da werden noch erhebliche Fehler gemacht, wie wir ja festgestellt haben. Also das ist eigentlich im Grunde genommen alles hinter dem State of the Art, fällt das weit zurück. Aber es ist enorm praktisch. Es ist enorm praktisch und es passt eben auch, sagen wir mal, rundfunkpolitisch ganz toll. Indem ich sage, und was Sie da wieder gemacht haben, fällt ja vollkommen dahinter zurück. Die Aufgabe wird gar nicht mehr gestellt. Die Aufgabe eigentlich im Grunde genommen, was sind Medien? Was können die Medien leisten? Was kann man mit Medien machen? Und es ist völlig idiotisch zum Beispiel zu sagen, aber viele in den Funkanstalten reagieren so, Adorno war gegen das Fernsehen. Das ist totaler Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Und viele Adorniten aber meinen das auch. Und das Schlimmste ist eigentlich im Grunde genommen die Vorurteile von der einen Seite mit irgendwelchen Jüngern auf der anderen Seite, die eigentlich im Grunde genommen irgendetwas, ein Purismus irgendwie festhalten, der überhaupt nicht angemessen hat, Adorno überhaupt nicht angemessen ist. Nicht? Bei Adorno müssen Sie immer denken, alles hängt mit dem Stand des Materials zusammen. Verändert sich der Stand des Materials, muss sich auch der der darüber nachdenkt, verändern. Ich kann nicht, es gibt keine ewigen Wahrheiten und es gibt nicht mal, die Wahrheit ist zeitlich sehr begrenzt. Oder wie er das sehr plastisch sagt, Wahrheit hat einen Zeitkern. Das widerspricht auch dem konventionellen Vorstellung von Wahrheit, dass die ewig sein soll. Nicht? Sondern die hat einen Zeitkern. Und da ist zum Beispiel, das Fernsehen ist nicht ein schlechtes Medium. Das Fernsehen ist ein sehr gutes Medium. Nur das Fernsehen wird zum größten Teil schlecht gemacht. Das ist der Ärger. Und das kommt immer der Beweis. Nicht? Der Beweis ist so viel schlechte Fernsehsendungen. Ja, aber es könnte auch gute geben. Nicht? Und das ist überhaupt nicht zwangsläufig. Das ist nicht die Logik des Mediums. Die Träume enden in den Charts. Wem dienen eure Lieder? Ein Höhenflug und dann das war's. Die Erde hat euch wieder. Ihr Sklaven in der Überzahl, wie lang noch wollt ihr leiden? Wer frei sein will, hat keine Wahl. Wir müssen uns entscheiden. Und manche sagen, der Typ gehört in Therapie. Kann sein, doch ohne ich weht ein Hauch von Anarchie. Der Adorno erst in Amerika geworden. Und das vergisst man ganz oft. Und dazu gehören auch sehr befremdende Elemente. Nämlich, dass wenn Adorno über Jazz schreibt, schreibt er über den Jazz, mit dem er sich auseinandergesetzt hat. Das ist meistens nicht die Musik, die wir im Ohr haben. Das andere ist, dass er wirklich in Hollywood gelebt hat. Nicht bei Los Angeles oder bei Hollywood, sondern mitten in Hollywood gelebt hat. Und das, was man da in der Dialektik der Aufklärung liest über Kulturindustrie und was die meisten Leute von heute irgendwie denken, das sind irgendwelche alteuropäischen Bemerkungen über irgendeine heruntergekommene Kulturform und haben irgendwie so diesen europäischen Bildungsdünkel. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist vollkommen anders. Sondern er hat wirklich in Hollywood gelebt und das hieß nämlich in einer ganz bestimmten Community. Und diese Community war, die lebte von Hollywood, die lebte vom Film. Sein bester Freund in Hollywood war Fritz Lang. Und das kriegt man jetzt erstmal gar nicht zusammen, nicht? Wir passen gar nicht zusammen, nicht? Fritz Lang eigentlich, ja, man kann doch wirklich sagen, einer der wenigen deutschen Regisseure, der ein Massenpublikum erobert hat, weltweit. Der übrigens in Hollywood auch erfolgreich war, nicht? Er ist, glaube ich, einer der ganz wenigen Regisseure, dem Amerikaner das Genre Western anvertraut haben. Immerhin, nicht? Also da kann man nicht so ganz von Ferne sein, sondern die haben ihn akzeptiert, in gewisser Weise, was der machte. Und das war der wirklich engste Freund von Adorno in Hollywood. Und allein dadurch kann man schon sehen, das, was im Kulturindustriekapitel diskutiert wird, an Filmen, was passiert, was mit den Filmen läuft, das ist nicht eine externe Kritik, sondern es entspricht durchaus dem, was Adorno auch sonst von ästhetischer Kritik verlangt, dass sie aus der Sache selber kommt. Und das, nach meiner Meinung, ist auch das Geheimnis, warum wir manchmal das Gefühl haben, wenn wir heute diese Texte lesen, Mensch, das ist ja über heute. Also ich habe Werbeangebote gekriegt, in denen derjenige, der da angefragt hat, tatsächlich das auch verbalisiert hat, also gesagt hat, es wäre ein interessanter Kontrast, ja, das muss man sich mal vorstellen, das auch noch zuzugeben, dass es um den interessanten Kontrast zwischen meiner persönlichen Überzeugung und einem so und so teuren Konsumprodukt geht. Das muss man sich mal vorstellen, das ist der helle Wahnsinn. Das ist genau das, womit wir uns rumschlagen. Quote, Massenproduktion, warum werden die Standards irgendwie von außen immer dran gesetzt, völlig äußerlich, dieses Gelaber, das Geschwätz und so weiter und so fort. Manche Leute denken irgendwie, ja, der Adorno, der ist irgendwie total humorlos oder sonst etwas. Ja, der ist humorlos, weil er sich ärgert darüber, dass nämlich das, was wirklich witzig ist, kaputt gemacht wird. Die waren zum Beispiel ganz große Fans von den Marx Brothers. Das glaubt man jetzt erstmal gar nicht, aber es gibt eine wunderbare Stelle von Adorno in den Manuskripten, wo er sagt irgendwie, dass die Marx Brothers in der Oper, die haben eigentlich die Oper wirklich kritisiert. Na, das wäre eine adäquate Kritik der Oper gewesen. Das kriegt mit dem konventionellen Adorno-Bild kommt das überhaupt nicht zusammen. Und das wirkt natürlich auch zur anderen Seite hin, mit dem, was wir Jazz nennen. Oder was unter Jazz, nicht? Wir lesen immer die Sachen über Jazz und sonst etwas. Und jeder, der das liest, hat seinen eigenen Jazz im Ohr und denkt sich, wie kann der darüber so reden? Aber da sehen wir was, wir sehen etwas Falsches, beziehungsweise wir hören etwas Falsches. Wir hören einen falschen Soundtrack. Wenn Leute sich entwickeln sollen und Adornos zentral theoretischer Gedanke ist ja immer Abschaffung von Herrschaft, dann würde ich das so denken, dass jeder dieser Prozesse, wo jemand sich so entwickelt, das ist ein Schritt zu Selbstständigkeiten auf verschiedenen Ebenen, weil eine Sicherheit von Wahrnehmung auftaucht und weil die Wahrnehmung des eigenen Wachstums auftaucht. Ich habe was dazugelernt. Ich verändere mich dahin. Ich verabschiede mich jetzt davon. Das mache ich nicht mehr. Das ist ja der Lebensprozess von allen Leuten, die sich ein bisschen beobachten, die eine Selbstwahrnehmung haben und die bestimmte Dinge von sich nicht wollen, bestimmte gerne wollen, bestimmte sich wünschen und das reflektieren. Das ist ja der Wachstums- oder Lebensprozess. Der fällt in diesem ganzen Theoretisieren immer raus oder immer nur unter das schon richtig Vorgewusste und unter Verbote. Dieser ganze Prozess, wie geht das eigentlich bei der einzelnen Person? Wird von diesem hoch super klugen Theoretiker nicht reflektiert. Und ich bin sicher, dass es daher kommt, dass er die Materialitäten dessen, was in einer Popmusik oder einem Jazzstück in bestimmte Körper gefahren ist, sei es über Tanz, sei es, und das ist natürlich ein Nachteil, den Adorno hatte, den man, hier können wir mal vom, wie nennt man das, die Ungnade, auch wieder die Ungnade einer frühen Geburt, zu frühen Geburt. Adorno hat seine Jazz-Texte geschrieben, 1936 den Aufsatz über Jazz, die späteren Rezensionen über amerikanische Bücher 1941. Da war noch nicht mal Bebop entwickelt. Das fing gerade an. Er kann eigentlich nur über die Frühform schreiben und dann über den Swing in den 30er Jahren. Die Frühform des Jazz in den 20ern muss man, glaube ich, dazu sagen. Das ist für mich die einzige Form von Jazz, die sehr stark gesellschaftskonform ist. Dieser Jazz-Cancan, der Paul Whitemans und Beider Beckes, der davor läuft, gibt es auch ein paar schöne Töne drin, aber das ist für mich auch überwiegend eine Drecksmusik. Und als wirklich mit Jazz aufgewachsener, groß gewordener ein super Fan, ne, dieser Musik oder Jazzhörer. Das hat nichts damit zu tun, was man wegen Mingus spielt in den 60ern, was Coltrane spielt, was die Free Jazz Leute machen, was das Art Ensemble macht. Die hassen diese Welt. Die wenden sich davon ab. Und wenn Adorno darin hört, das ist Bestätigung der falschen Maschinerie des Kapitalismus, kann ich dem weitgehend folgen. Davon ist ganz vieles richtig gehört und richtig beobachtet, auch richtig musikalisch in musikalischen Termini von ihm beschrieben. Besonders in diesen Buchrezensionen, die er 1941 macht, kann man das meiste unterstreichen. Aber genau den Punkt, wo diese Musik jetzt anfängt, auf den einzelnen Körper zu stoßen und der die Abweichung höher, das ist in Adorno vollkommen fremd. So dicht ist er an den Leuten nicht gewesen. Dann macht er seine Verwerfungen und Verdikte. Und dieses ganze gesellschaftliche Feld, ne, was machen die Menschen eigentlich? Ne, wo bewegen sie sich ein klein bisschen anders hin? Und genau diese kleine Abweichung inszeniert der Jazz am perfektesten. Noch viel mehr als die Rockmusik, die in den 60ern, 50er, 60ern sich durchsetzt, die natürlich was Normiertes hat in vielen Punkten, aber an einer Stelle, wo sie nicht normiert ist, ist ihre elektrische Gewalt. diese ganzen Kleinigkeiten von Lebensformen, diese angeblichen Kleinigkeiten, nennt er einfach Ideologie. Das fällt bei ihm einfach alles unter den Ideologiebegriff. Der Hochfilter sagt, aha, das sind die und die Formen. Im Blues sind es immer die drei Harmonien, 12 Takte, 16 A-B-Form, Couplet, Vers, Chorus, lächerlich. Vollkommen richtig. Ne? Auf einer Formebene, wenn man sich das anguckt und sagt, lächerlich, wie kann man nur? Ne? Wie kann eine ganze Kultur auf diesem 12-Takte-Schema des Blues basieren? Was dann die Differenzen ausmacht und die Entwicklung wohin und warum eine Gruppe wie das Art Ensemble of Chicago, die ja fast nie in Blues spielen, sich auf Blues in einer bestimmten Weise berufen und sagen, was sie machen, ist eine Weiterentwicklung. Das ist eine Verwandlung, eine Formverwandlung. Man kann da diese ganze europäische Musikgeschichte von Mozart bis zu Schönberg, kann man ja genauso gut vom Blues bis in den Free Jazz entdecken. Das ist eine ganz ähnliche Bewegung von Öffnung, Verkomplizierung, Änderung der Rhythmen und. Aber es läuft nicht auf dieser Ebene oder erst sehr spät auf der Ebene. Es ist nämlich dann letztlich doch so im Jazz, dass etwas in diesem Blues auf was anderes drängt. Er will überschritten werden. Es gibt Leute, die wollen das nicht mehr spielen. Die sind nicht Big Bill sowieso oder Wild Bill Turner und hocken in irgendeinem Winkel und plecken da immer dieselben paar Gitarrensachen runter. Es haben sich ja ungeheure andere Sachen entwickelt. Und ich möchte, also das soll man Musikwissenschaftler aus der Adorno-Schule machen, da soll man die Jill Evans Band nehmen, in die Späte und deren Sounds in Beziehung setzen zu meinetwegen Karl-Heinz Riem oder anderen modernen Komponisten. Und dann möchte ich mal sehen, wo an Soundgeschichten, Rhythmengeschichten, Entwicklung des musikalischen Materials mehr drin steckt. Ich bin da nicht sicher, dass die klassischen Komponisten gewinnen. Ich bin ziemlich sicher, dass es andersrum ist. Dass man bei Jill Evans Dinge hört, die man woanders nicht hört. Also nicht mehr dem Miles Davis, Jill Evans, sondern in den letzten Jahren, wo er ganz neue eigene, auch unter anderem mit Hendrix Material, Big Band Formen entwickelt, ne, die für mich das mit Sun Ra zusammen das entfaltetste von Sound, von großen Klangkörpern sind, die ich bisher gehört habe in meinem Leben. Da kommt kein einziger Neukomponist, da kommt kein Berg oder sonst wer auch nur entfernt, sag ich mal, ne, ran. The blues, that is a feeling. Da ist das Werk, die Überlegenheit des Werks. Wenn etwas an die Utopie ranreicht, ist es die Struktur dieses Werks. Das Leben ist ihm immer unterlegen, kann da nicht rankommen. Man kann sich eigentlich nur jetzt devot diesem Werk nähern, es in seiner Struktur begreifen, sich vor ihm verbeugen und sagen, ne, aha, Schönberg, aha, Beckett und die anderen unter dem ne, Verdikt weg. Und man kann sich auf der Ebene des Hochplateau-Theoretikers dem nähern und dann gibt es diese sozusagen heilige Kommunion auf dieser Hochebene zwischen Werk und Hochtheoretiker. Der Rest der Menschen ist eigentlich davon ausgeschlossen. Dass der Rest der Menschen sich von diesen Dingen faktisch tatsächlich überwiegend oder oft ausschließt, das mag ja eine Tatsache sein. Aber wenn es ein vernünftiges oder sagen wir mal emanzipatives Bedenken des gesellschaftlichen Prozesses werden soll, in einer Soziologie, die was mit Menschen zu tun hat, dann müsste man doch auf diesen Punkt hindenken, wie demokratisiert man diese Verfahren. Und dass das Dinge wie das Kino und Jazzmusik und Popmusik getan haben, das ist Adorno entgangen. Das konnte in sein Begriffsapparat, in dieser Kunsthierarchie-Säule, die er sozusagen aufstellt, nicht rein. Diese Spieluhr hat sich Adorno ständig vorspielen lassen. Ist das jetzt wieder Amorbach, der Adorno als Kind gekannt hat? Eines fasziniert, wenn hier diese Leute, das werden Sie gleich sehen, die kommen also aus den Amorbacher Häusern und laufen dann unter Glockengeläute in die Kirche, angetrieben von dem Pfarrer, der ganz am Schluss läuft. Er konnte gar nicht genug bekommen davon. Wie alt war er? 7, 8 vielleicht. sind Helden mit Adorno zu tun? Kann mit allen 10 Füßen in 20 Türen und mit dem 11. Innen. Die bringen gerade Adornos Gedanken in die Charts. Hier, zum Beispiel aus seinem Buch Minima Moralia. Nicht das Erschlaffen der Menschheit im Wohlleben ist zu fürchten, sondern die wüste Erweiterung des Gesellschaftlichen als blinde Wut des Machens. Oder nichts tun, wie ein Tier, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen, sein, sonst nichts, ohne alle weitere Bestimmung und Erfüllung, könnte an die Stelle von Prozess, Tun, Erfüllung treten. Na, das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil ich auch das Gefühl habe, dass es nichts gibt, was einen so sehr vom Glücklichsein abhält wie Geschäftigkeit zum Beispiel. Weil Geschäftigkeit hat ja immer dieses Surren eigentlich, wie so ein Bienenschwarm. Und man verbringt wahnsinnig viel Zeit damit, so viel Geräusch zu machen, dass man schon gar nicht hören kann, was man im Moment eigentlich wirklich bräuchte. Also Geschäftigkeit hält einen, was eine Plattitüde ist, natürlich vom Gegenwärtigsein ab. Und dadurch kann man nicht hören, was eigentlich gerade wirklich passiert. Man kann nicht sehen, wie viel Schönheit in Wirklichkeit gerade da ist. Man kann nicht sehen, man kann nicht hören, was der Körper gerade bräuchte, was der Geist gerade bräuchte. Und ich denke, Ruhe und Muße sind einfach also Ausgangsgrund für alles Weitere, was man tun möchte, um sich selber und andere Leute irgendwie glücklich und zufrieden zu machen. Und du gehst Rüssel am Schwanz hinterher. Man wird selber zum Ding und man lässt sich natürlich auch von Dingen wieder ablenken. Also ich denke, dass das Tauschgeschäft besteht einfach darin, dass man so sehr mit den Träumen anderer Leute, den standardisierten Träumen anderer Leute beballert wird, von vorne bis hinten, dass man einfach die eigenen Träume überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Ob das nun ist, dass man was ganz anderes möchte, ob das nun ist, dass man gar nichts möchte oder viel weniger möchte oder dass man zum Beispiel, was auch ganz besonders erhellend ist, zum Beispiel schon zufrieden ist und eigentlich gar nicht mehr so viel möchte. Und deswegen denke ich, dass tatsächlich dieses Tauschgeschäft einfach einen viel höheren Preis fordert, als den meisten Leuten bewusst ist, weil man denkt, dass das alles nur Vergnügen, das, was einem da vorgeführt wird, das wird alles irgendwie als harmlos abgespeichert, weil es ja nur Unterhaltung ist, nur Vergnügen. Und dass einem dieses Vergnügen und diese Unterhaltung aber ein Menschenbild verkaufen, was unglaublichen Einfluss darauf hat, wie man seinen Alltag lebt und wie man sich fühlt die ganze Zeit, was man so für ein Grundleiden mit sich herumträgt, ist den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht klar. Und wie viel Kraft darin steckt, diesen Tausch sozusagen abzulehnen. Meine Stimme gegen die der ganzen Talkshow-Nation. Meine Fäuste für ein müdes Halleluja und Bohnen. Meine Zähne gegen eure zahme Revolution. Visionen gegen die totale Television. Zwar im Ausverkauf, im Angebot die Sonderaktion. Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hatte es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. Und dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausch nicht mehr. Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt. Aber euer Leben zückt und drückt nur dann nicht, wenn man sich bückt. Guten Tag. Für mich ist es einfach immer wichtig gewesen, dass solche Gedanken, wie sie von Adorno kommen oder von den Situationisten oder Marshall McLuhan oder von mir selber oder von Epikur oder was weiß ich, dass die in irgendeiner Form was Lebbares für mich ergeben oder dass ich das für mich in Alltag umsetzen kann und auch in Begeisterung. Das macht das aber natürlich schwierig, weil man insofern die Abgrenzung wirklich eigentlich sozusagen minütlich definieren muss. Also man sich wahnsinnig vielen Entscheidungen stellen muss. Machen wir das, ist das noch gut? Machen wir das nicht? Ich denke, dass das Klavierspiel und sein Verhältnis, muss man jetzt auch sagen, zu Frauen, die ihn angezogen haben, hübsche Studentinnen, schöne Frauen, dass das wahrscheinlich Felder waren, in denen er sich völlig von diesem Ideal der körpersprachlichen Verweigerung abgelöst hat. Da hat er, glaube ich, sehr genau sondiert und sich da ganz bestimmte Schauplätze jeweils für diese und für jene Verhaltensweise offen gehalten. Dass es zu dem Phänomen der Adoniten gekommen ist, hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass alle, die ihm je zugehört haben, das Rätsel nicht lösen konnten, wie es möglich war und wie es möglich ist und geschehen kann, dass eine so ununterbrochene Sprachflut nicht nur druckreif, sondern mehr als druckreif, man kann sagen, einfach vollkommen aus einem Menschen in dieser Perfektion herauskommen kann. Und zwar an keiner Stelle auf irgendeinen Schwachpunkt weisend. Es sind Ausblendungen da. Und diese Ausblendungen haben damit zu tun, was ich vorhin dann die Spieluhr genannt habe. Oder gut, die Gründe für diese Spaltung in Adorno genau zu entdecken, das überfordert, das überfragt mich, wie das in ihm so angelegt wurde. Aber der eine Punkt, das ist die Beschränkung auf eine technische Philosophiesprache, ne, die hat was damit zu tun. Ne, denn wenn man anfängt, Pop wahrzunehmen, kommt man auf Einzelheiten. Dann kommt man auf das Geklingel einer Glocke in dem Stück, eines Holztons, bling, eine kleine Verzögerung da und dort, dann ist man ganz woanders. Adoniten. Adorno. Adoniten. Bling. Adorno. Adoniten, was ist das denn? Ich bin nicht Adorno. Bling. Ich lebe jetzt. Adorno. Adonitisch. Ich denke, dass die Adoniten an einem zu frühen Punkt diesen Denkprozess abgebrochen haben. Wie ist es möglich, dass jemand so nennt man einige seiner Schüler, die sehr eifrig, aber etwas verspannt so sein wollten wie er. Aber vielleicht hat er selbst auch was Adonitisches im Denken, das, wie er so schön sagt, ohne Willkür und Gewalt ganz aus der Fühlung mit den Gegenständen kommen sollte. Vielleicht gibt es sowas wie richtiges Denken im falschen Leben. Vielleicht war er nicht immer in dem von ihm beschriebenen besseren Zustand, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Und vielleicht kleine Kapriziositäten, hin und wieder ein gewisser Manierismus. Großartig. Das ist der Wahnsinn, das nagel ich mir übers Bett. Der Gedanke des Adonismus, der ist eigentlich im Grunde genommen so kontra Adorno, einfach nicht vermittelbar. Kann ich über Emanzipation schreiben und weiter seine Frau lebenslang als Sekretärin an dieser Leine führen? Das geht nicht. Gretel Adorno, seine Frau, die sehr klug war, die hat seine Manuskripte immer als erster gelesen. Und es gibt viele Stellen, da schreibt sie dran Teddismus. Verdinglicht. Man hat so Routineformulierungen. Was heißt das Wort da eigentlich? Er hatte den Kritiker des Teddismus im eigenen Hause. Dieses Wort selber ist ein Ding, ein Verdinglichungsding. Und er war unerbittlich. Sie war eine sehr gute Leserin, Gretel. Anhängsel seiner Produktion, tippt für ihn, schreibt alles. Jedes Wort, das er veröffentlicht hat, ist durch ihre Hände gegangen. Eine Sorte auch von Lebensraub. Ich weiß von Adoniten wirklich, die nach Amorbach gefahren sind. Es wird viele Gründe geben, warum Adorno immer wieder gegangen ist. Das hat einfach zu tun mit Beschränktheiten, die im eigenen Körper in der Weise stecken. Der früh gestorbene, ganz schnell verstorbene kleine Bruder, dem er nachgefolgt ist, etwa. Jede Person hat bestimmte Beschränktheiten und bestimmte Öffnungen in sich, Schleusen, die sie aufgemacht hat, Felder, die sie betreten hat, und andere, die verboten bleiben, die nie betreten werden, die manchmal lebenslang nicht betreten werden. Ich verarbeite die Erfahrung von Adorno durch die Objektivität von Texten, Musik und meinen eigenen Erfahrungen hindurch, dann bin ich in der Lage, etwas Neues zu produzieren. Das ist eine spekulative Aufgabe, solche Lebensmomente, selbst wenn sie ganz unbewusst gewesen sind, wie mit dem totgeborenen älteren Bruder und die Theorie, dass man da noch einiges wird finden können. Sowas bildet sich ab in Sprachen, das kann gar nicht anders. Das bildet sich ab in Verhärtungen, in Wiederholungen, in bestimmten Rationalisierungen, Intellektualisierungen, was immer. Vielleicht hat er seine eigene Vitalität dem zum Opfer gebracht. Und das hat etwas mit Genialität zu tun. Genialität ist gar nichts, was sich der Kleinbürger unter Genialität vorstellt. Der brillante Einfall unter möglichst bei 10 Champagnergläsern oder sonst etwas, sondern eine knallharte, knochentrockene Arbeit. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit Intelligenz oder so. Das passiert den allerintelligentesten, allerentwickeltesten Leuten, dass sie, wenn sie an diese Beschränktheiten ihre eigenen Existenzformen nicht auch bearbeiten, auch sprachlich und auch in ihrer Produktion in bestimmten Beschränkungen bleiben. Und das Werk ist für ihn das Entscheidende, dass das Werk gut wird, dass das Werk optimal wird. Also das ist für mich eine vernünftige Einbeziehung dessen, was man jetzt nicht Biografismus, sondern Lebensformen, Lebensweisen nennen kann. Die Lebensweisen würde ich nämlich nicht abtrennen. Wenn ich nicht ab und zu noch ein Lied hätte schreiben wollen, hätte ich dann auch noch Adorno gelesen und wäre das zum Beispiel jetzt, schätze ich mal, tun, weil ich jetzt gerade auch wieder Lust kriege. Ich möchte eigentlich das Gespräch am liebsten damit schließen, dass wir unseren Zuhörern das Phänomen zu bedenken geben, das gerade im Eifer des Änderungswillens allzu leicht verdrängt wird, dass nämlich Versuche, wirklich eingreifend in irgendeinem partikularen Bereich unserer Welt zu ändern, sofort der überwältigenden Kraft des Bestehenden ausgesetzt sind und zur Ohnmacht verurteilt erscheinen. Und wer ändern will, kann es wahrscheinlich überhaupt nur, indem er diese Ohnmacht selber und seine eigene Ohnmacht zu einem Moment dessen macht, was er denkt und vielleicht auch was er tut. Das war Adorno. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Das war das Hörspiel Amor Bach, ein Adornit aus Hollywood von Theo Roos. Mit Originaltönen von Gisela von Wisotzki, Judith Holofernes, Detlef Clausen, Lorenz Jäger, Reinhard Pabst, Ulrich Spörer und Klaus Teweleit. Es sprachen Rosa Saarholz und Theo Roos. Soundsamples Günter Jansen. Klangeffekte Hans-Ulrich Werner. Realisation Theo Roos. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2003.